Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 142 mit The Smoke, Van Halen, The Creation, Les McCann, David T. Walker, Pete Drake, Bob Dylan, Eddie Nowak, Loy Klingman, Willie Nix, Josh White und Buddy Moss, Blind Boy Fuller, Ray Sharp, Jimmy Hughes, Lenny Brew, J.J. Johnson und Kai Winding und Bo Diddley. Don't bite you. Seit spätestens 1970 suchte Bo Diddley, den wir gerade mit Bite You aus dem Jahr 1974 hörten, einen neuen eigenen Sound und vor allem für seine Schallplattenaufnahmen, denn er wollte sich nicht damit abfinden, plötzlich ein Oldie-Act zu sein, ähnlich wie Chuck Berry, der einfach seine größten Hits live herunterspielte und dessen neue Studioalben so klangen, als wenn es die Stones, die Beatles, Otis Redding, Aretha Franklin oder James Brown nie gegeben hätte. Bo Diddley im Blazer-Sound, das war was ganz anderes, irgendwo zwischen Soul und Funk. Ja, Soul und Funk, das hatte sich ja vorher schon angekündigt, seit 1970. Die Platte Big Bad Bo, von der Bite You stammt, war die letzte Schallplattenveröffentlichung auf Chess Records. Und die erste Platte, die komplett ohne den weltbekannten Bo Diddley Rhythmus auskam. Im Studio waren unter anderem Joe Newman an der Trompete, Garnet Brown an der Posaune, Willis Gator Jackson am Tenorsaxophon sowie die Gitarristen Carl Lynch und John Tropia, die Bo Diddley mehr oder minder die Gitarrenarbeit abnahmen. Das fanden die alten Bo Diddley-Fans natürlich gar nicht so gut. Bo Diddley ist ja nicht nur für seinen Gesang bekannt gewesen und geliebt, sondern vor allem auch für seine Art der Spielweise auf der Rhythmusgitarre, der elektrischen Rhythmusgitarre, muss man sagen. Das klang dann schon sehr anders als bei anderen Gitarristen. Der Einsatz war sehr perkussiv und Bo Diddley zauberte auch ungewöhnliche Klänge auf der elektrischen Gitarre, die man davor noch nicht gehört hatte, die aber anschließend zum Vokabular der Rockgitarre gehörten. Wir hören jetzt zumindest zwei Beispiele. Eine aus den 60er Jahren, The Smoke mit My Friend Jack in der Originalversion, die nicht die Hitversion war. Und Eddie Van Halen Atomic Punk aus dem Jahre 1978. Als drittes Stück folgt dann The Creation, eine Modband, Making Time 1966. Und wie wir wissen, die Mods waren so und so mit die größten Fans von Bo Diddley. He sees. Oh. ocean, waves of his mind, the set in motion, lost in a wonderland of color and of sound. My friend Jack eats sugar lumps. Oh, what beautiful things he sees. Anmerkung zum letztgehörten Titel. Eddie Phillips, der Gitarrist von The Creation, spielte die Gitarre mit einem Violinbogen schon lange bevor Jimmy Page das gemacht hatte. Es folgen der Pianist Les McCann, Music to Watch Girls Go By aus dem Jahr 1967 und der Gitarrist David Tyron Walker oder David T. Walker, Hot Fun in the Summertime aus dem Jahr 1973. Les McCann ging so ein bisschen in die Richtung Ramsey Lewis in den 60er Jahren. In den 70er Jahren war er zudem verstärkt als Sänger zu hören. David T. Walker ist einer dieser hochbeschäftigten Studiomusiker gewesen, die man schon mal gehört hatte, ohne es zu wissen, ob bei Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5, James Brown, Etta James, Diana Ross, Barry White, Sergio Mendes, überall veredelte er die Platten mit seiner Gitarre, veröffentlichte aber auch Solo-Alben, 18 an der Zahl. Thank you. Die Pedal-Steel-Gitarre wird im Allgemeinen der Country-Musik zugeordnet. Pete Drake war ein Country-Musiker. Hier hören wir ihn mal allerdings in einem etwas anderen Umfeld. Steel Funk, gefolgt von Bob Dylans Peggy Dee von der Platte Nashville Skyline aus dem Jahre 1969. Pete Drake war dort in der Begleitband. Peggy Dee stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend the night with Peggy Dee. Peggy Knight makes my future look so bright. Man, that girl is out of sight. Love to spend the day with Peggy Knight. Well, you know, ever, even before I learned her name, you know, I loved her just the same. And I tell them all wherever I may go, just so they'll know that she's my little lady and I love her so. Peggy Dee stole my poor heart away, turned my skies to blue from gray. Love to spend a night with Peggy Dee. Peggy Dee stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend a night with Peggy Dee. Love to spend a night with Peggy Dee. Dylan schätzte den Songwriter, Country- und Rockabilly-Musiker Eddie Noack sehr, wie er 2007 in einem Interview zum Besten gab. Dennoch ist Eddie Noack nicht gerade sehr bekannt. aber wir wissen ja, alles ist relativ und im Vergleich zum Künstler, der danach kommt, Loy Klingman, einem Freizeitmusiker und Grundschullehrer aus Arizona, war er dann doch schon wieder so etwas wie ein Prominenter. Aber manchmal verschwindet der Künstler auch hinter seinem Werk. Klingman schrieb und veröffentlichte zuerst 2 Rockabilly-Standards, die dann Sanford Clark so richtig bekannt machte. Wir hören einen davon. Zuerst Eddie Noack, Walk 'em Off. Danach Loy Klingman mit It's Nothing to Me aus dem Jahre 1957. Der Originalversion. Sanford Clark nahm das Lied 1965 erneut auf. Walk 'em off, telling you wear not the soles of your shoes. You wear holes in the carpet while you're walking off the low-down blues. Well, they called her trouble and they named her well. She brought in more worries than I could tell. And now she's gone, I should feel better, but I don't. 'Cause when trouble left, she let the blues come in. And though she treated me so bad, it's a crying sin. I should be glad, I should forget, but I won't. Walk 'em off, that's the only way to lose bad news. Wearing holes in the carpet, trying to walk away the low-down blues. I walked 1,000 miles and never left this room. I lost a lot of sleep but never lost this gloom. I don't know why I love my baby, but I do. I've got a brand new car and the bus goes by, but I'm in no hurry, so I walk and cry. I just walk, I feel so all alone and blue. Walk 'em off. And when you're tired of walking, walk a little more. She's gone away and left you all alone to walk the floor. Walk 'em off, till you're wearing out the soles of your shoes. You wear holes in the carpet while you're walking off the low-down blues. The bar, buddy, let her be. Now don't be a fool. I'd as soon have the hot seat in Sing prison than to sit down by her on that stool. What's that you say? I guess you're right. It's nothing to me. See that man, she belongs to him, buddy. Better drink up and go while you can. I can tell by the way he looks at you, buddy, that he's sure a quick-tempered, jealous man. What's that you say? I guess you're right. It's nothing to me. are stretched out on the floor, buddy. Now you see what you made him do. Here they come to take him off to jail, buddy. And tomorrow someone will bury you. Ah, well, that's life. Or it was. It's nothing to me. Schlagzeuger im Blues gab es gar nicht so viele, die dann auch noch Platten aufnahmen, waren noch weniger. Wir hörten einen Willie Nix, Lonesome Bedroom Blues aus dem Jahre 1951, erschienen auf Sun Records. Wir bleiben beim Blues, gehen aber noch einmal gut 10 Jahre zurück. Josh White und Buddy Moss mit On My Way, gefolgt von Blind Boy Fuller, Sweet Honey Hole. Wir hören beide Lieder aus dem Jahre 1940 und stellen fest, die Tonqualität ist doch recht unterschiedlich. Bei Josh White und Buddy Moss ist das sehr, sehr kratzig, während bei Blind Boy Fuller das eine sehr klare Aufnahme ist und das Einzige, was kratzt, soll auch kratzen, nämlich das Waschbord. Grund für diese großen Unterschiede in der Tonqualität liegt darin, dass viele Aufnahmen einfach nur wiederveröffentlicht werden konnten, indem man bereits gebrauchte Schallplatten nochmal neu auf Band aufnahm. Und da war dann ganz entscheidend, wie gut diese Platten noch erhalten waren. Offensichtlich waren die bei Josh White und Buddy Moss nicht mehr so gut erhalten. Thank you. was standing by the bedside of a neighbor, of a neighbor, who was just about to cross swelling tide, the swelling tide. And I asked him if he would do me a favor, do me a favor, kindly take this message to the other side. If you see my savior, tell him that you saw me, that you saw me. When you saw me, I was on my way, I was on my way. You may meet some old friend who may ask you for me, ask you for me. Tell them I am coming home someday, coming home someday. So you have to make this journey home without me, home without me. It's a debt that sooner or later must be paid, must be paid. When you meet that golden city, think about me, think about me. Don't forget to tell my savior what I said, tell him what I said. If you see my savior, tell him that you saw me, that you saw me. When you saw me, I was on my way, I was on my way. You may meet some old friend who may ask you for me, ask you for me. Tell them I'm coming home someday, coming home someday. You may come across my father or my mother, or my mother, and the burden of this life they may recall, may recall. You may chance to meet my sister or my brother, or my brother. Please do try to see my savior first of all, first of all. If you see my savior, tell him that you saw me, that you saw me. When you saw me, I was on my way, I was on my way. I'm across some old friend asking for me, asking for me. Tell them that I'm coming home someday, coming home someday. About your honey, you haven't tasted mine. You taste your honey, you're gonna lose your mind. Sweet honey, ho, sweet honey, ho. Did it even take my honey? Satisfy my blow. Now you talk about your honey, better leave mine alone. You taste my honey, your mama can't keep you home. Sweet honey, ho, sweet honey, ho. Did it even take my honey? Satisfy my soul. Says I can't see, you see. saved my life. But a single man won't bid a married woman wife. She got a sweet honey home. Said it even take my honey, satisfy my soul. Ray Sharp, ein Gitarrist und Sänger aus Fort Worth, Texas, ist vor allem durch ein Stück bekannt, Linda Lou. Das hatte er 1959 veröffentlicht. 20 Jahre später nahmen die Rolling Stones diesen Titel ebenfalls auf, der allerdings nie den Weg auf ein reguläres Album fand. Nach Ray Sharp und Mary Jane, 1966 aufgenommen, folgt Jimmy Hughes, Neighbor, Neighbor. Oh, Mary Jane. So, das war's fast schon mal wieder mit dem musikalischen Fundbüro. Ich bedanke mich. Frank Matthias sagt auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss Lenny Brew mit dem Beatles-Stück A Hard Day's Night aus dem Jahre 1968. Viel Spaß und alles Gute. Dem letzten Titel kommt bekannterweise der allerletzte Titel und der allerletzte Titel ist ein Duett mit den beiden Posaunisten J.J. Johnson und Kai Winding, Rhythm Proof Song aus dem Jahre 1955. Bevor J.J. Johnson sich dem Bebop zuwandte, spielte er mal mit Count Basie in einer Band oder viel besser gesagt in der Band von Count Basie. So wurde ein Schuh draus. Kai Winding kam aus Aarhus, Dänemark, wo er geboren wurde, als 12-Jähriger erst in die USA. Auch er spielte in einer sehr bekannten Swingband, nämlich der von Stan Kenton. Das war 1949. So, nun kommen die beiden. Whiffenpoof Song 1955, J.G. Johnson und Kay Winding. Das war's nun wirklich. Viel Spaß. Ha ha ha.